Jeweils am 12. und 13. Juni gab es in Malaysia Zusammenkunft und in Bangladesch Filmvorführung und Fotoausstellung zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nordsüd-Erklärung vom 15. Juni. In den Ausstellungssalen waren die Fotos über die Verdienste von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. In der Filmvorführung wurde der DVK-Film, das Denkmal der drei Katas für die Vereinigung des Vaterlandes, gezeigt. An diesen Veranstaltungen waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern beteiligt.